Blaue Kunstkornblumen liegen bereit für die Leute, die sich für die Partei Aufbruch deutscher Patrioten interessieren. Das Symbol ist umstritten, weil es in Österreich in den 30er Jahren von Nationalsozialisten genutzt wurde. André Pockenburg hält das für linke Propaganda. Er will unter der blauen Blume Kräfte bündeln, für die die AfD nicht patriotisch genug ist. Rund 150 Leute folgen der Einladung zum Neujahrsempfang in einen Landgasthof in der Sächsischen Schweiz, so wie diese Frau aus Dresden. Eigentlich interessiert mich Pegida, ne? Weil wir da hingehen und seit über 2 Jahren schon. Und so wie ich informiert bin, versucht diese ADP, sich dafür einzusetzen, was auch Pegida möchte. Egbert Ermer führt durch den Abend. Bis vor wenigen Monaten war er Vorsitzender des ansässigen AfD-Kreisverbandes. Er hatte schon den Schulterschluss mit Pegida in Dresden gesucht, als das in der AfD Sachsen noch verpönt war. Wir werden natürlich mit allen Gespräche führen, mit allen Bürgerbewegungen, die uns sehr am Herzen liegen. Das haben auch meine Äußerungen der letzten Jahre dort deutlich gezeigt, dass ich für diese Bewegungen der Straße eine große Sympathie hege. Siegfried Debritz aus dem Pegida-Organisationsteam ist im Publikum ebenso Vertreter der Republikaner und ehemalige NPD-Funktionäre. Als Martin Kohlmann, der Chef von Pro Chemnitz, den Saal betritt, brandet Applaus auf. Er hatte nach dem Messerangriff auf einen Chemnitzer Ende August Demonstrationen organisiert. Dass Kohlmanns Wählervereinigung inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das hält die ADP-Spitze nicht davon ab, das Gespräch zu suchen. André Pockenburg. Ich weiß erstmal, dass Pro Chemnitz es geschafft hat, wirklich viele Menschen auf die Straße zu bringen, was sehr lobenswert ist. Und dann werden wir mal schauen, wie ist denn das gemeint mit einer Zusammenarbeit. Wir werden uns im Vorstand dann schon Gedanken dazu machen. Haben ja auch mit Pegida schon auch uns unterhalten und gesprochen. Wir werden das sehr sachte alles angehen lassen. Eins ist aber klar, eine pauschale Distanzeritis wie in der AfD wird es bei uns nicht geben. Die kann sich Pockenburg auch nicht leisten, denn er hat große Pläne. 6-8% der Wählerstimmen will er mit der ADP bei der Landtagswahl in Sachsen im September gewinnen. Und das ohne Parteiapparat im Rücken. Die Herausforderung reize ihn, erklärt er. Wir werden einfach das Spektrum aufmachen. Die AfD kann sich jetzt sehr gelassen darum bemühen, die bürgerlich-konservative Wählerschaft zu aktivieren, so wie sie es ja gerne möchte. Wir werden die national-konservative Wählerschaft bemühen und aktivieren. Und im Landtag können wir dann kooperieren und haben eine konservative Mehrheit. Inhaltlich will die ADP zuerst im Bereich der inneren Sicherheit punkten. Dazu gehöre auch, Linksextremismus entschieden zu bekämpfen. Wir als ADP stehen für Vaterlandsliebe, stehen für Heimattreue, für Heimatschutz, erklärt Egbert Ermer. Umweltschutz gehöre dazu. Die ADP wolle aber auch soziale Rahmenbedingungen im Osten verbessern. Das geht von Rente, das geht über Zeitarbeit. Und wenn all dieser Einsatz, liebe Freunde, rechts ist, dann sind wir gerne rechts. Und dann sind wir rechts und sind Rechte. Dann werden Listen herumgereicht, in die sich eintragen kann, wer sich für die ADP interessiert oder ihr beitreten möchte. Man werde aber genau hinschauen, wer tatsächlich zu der neuen Partei passe, kündigt ihr Vorsitzender André Pockenburg an.